Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 2 bis 4. Ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Gott segne dieses Wort. Der dritte Himmel. In diesem Bibelpassage aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr über den dritten Himmel. Und Paulus schreibt hier eben über seine, wie sich unser Jesus Christus ihm offenbart hat, was er den dritten Himmel nennt. Wichtig ist zu verstehen hier, dass er Christus ja schon in den Himmel gefahren ist und sich eben anders Paulus offenbart hat, als er zum Beispiel den Jüngern sich offenbart hat. Ja? Wenn ihr zum Beispiel an die Verklärung denkt, ja, die Verklärung auf dem Berg mit Petrus und Johannes und Jakobus, wo Christus dann mit Elia spricht und Moses. Das ist sowas Ähnliches, ja, aber wir wissen das nicht. Und darauf kommt es auch nicht an. Und Paulus sagt uns eben, dass was da passiert ist, und hier in seiner Erfahrung, weiß ich nicht, das weiß nur Gott. Das wiederholt er zweimal. Und das ist wichtig, dass wir uns darauf auch nicht fokussieren, aber verstehen, dass Gott, also unser Jesus Christus, sich Paulus eben in dieser speziellen Weise offenbart hat. Und das ist eine einmalige Art und Weise, wie das passiert ist. Und Paulus sagt uns weiter eben nicht, hält uns daran. Ja, es sind eben Dinge, die sich nicht in Worte fassen lassen, und eben ermahnt uns auch eben da, uns darauf, unser Augenmerk nicht darauf zu richten. Worauf es hier ankommt, ist, lest mal durch in dieser Passage hier im Kapitel 12 im 2. Korintherbrief, Vers 1 bis 10 ist, dass Christus eben Paulus hilft in seiner persönlichen Beziehung mit ihm, dass sich Paulus Christus zuwendet wegen des Dornes in seinem Fleische. Was auch immer das war, wissen wir nicht, die Bibel sagt uns das nicht und darauf kommt es auch nicht an. Aber dass Paulus Christus bittet, dreimal ihm zu helfen, aber dieses Hindernis, Christus entfernt dieses Hindernis nicht. Aber er sagt Paulus, warum dieses Hindernis da ist. Lies das mal alles selber durch. Warum? Er spricht das Paulus ins Herz und sagt ihm, warum. Und vor allem sagt er, dass er bei seinen Gebeten in Vers 9 Jesus Worte, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Gott segne dieses Wort. Und dann im letzten Vers sagt Paulus, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott segne dieses Wort. Also, Stärke in Schwäche, darauf kommt es an hier wirklich. Zu verstehen, dass wir uns, wenn wir uns Christus zuwenden, dass auch im Gebet, dass er manche Hindernisse eben nicht entfernt, aber er hilft uns und ermutigt uns und stärkt uns in unserer Schwäche. Und so wie er hier auch sagt, dass seine Gnade eben alles ist, was wir brauchen, und Christus Kraft sich eben in unserer Schwäche darstellt. Und darauf kommt es an. Ja? Und die Welt oder wie die Welt funktioniert, und die falschen Versprechen von Ruhm und Erfolg und Geld und Macht, Ja, schneller, höher, weiter, ist was ganz anderes, ja. Dass Leute immer den ersten Platz haben wollen, manche Leute wollen den ersten Platz haben, aber wie das hier, wie wir verstehen ist, das kommt, unser Jesus Christus, und wie gesagt, es ist in Ordnung, dass man nun ein Hobby hat oder wie auch immer, aber es soll kein Idol sein, es soll also nicht Jesus Christus ersetzen und die persönliche Beziehung mit Christus beeinflussen. Ja? Und darauf kommt es an. Also wir wenden uns Jesus zu und er hilft uns dann in seinem eigenen persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen und spricht uns ins Herz, was genau nun, was er uns ja, wissen lassen will. Und wann er das auch tut, das ist auch Christus überlassen. Ja? Sein Zeitraum, Christus Zeitraum, ist oft anders als unser. Und darauf kommt es hier an. Und wenn wir zum Beispiel, oder wenn Menschen, egal ob man nun reich oder arm ist, oder Menschen krank oder gesund, Christus ist da für alle Menschen, die als reue Sünder zu ihm kommen. Und jeder Mensch hat einen Wert in Gottes Sichtweise. Ja? Und darauf kommt es an. Egal, ob wir nun ja, sehr produktiv sind oder sehr reich sind oder wenn wir krank sind oder leiden oder Sorgen und Kummer haben, Christus lädt uns immer ein, zu ihm zu kommen. Egal. Wie nun die Situation ist. Das Wichtige ist, dass wir zu Christus kommen. Ja, wie Paulus das hier auch tut, im 2. Korintherbrief. Darauf kommt es an. Und das ist hier sozusagen beschrieben als der dritte Himmel. So wird das hier beschrieben. Jesus, wir danken dir, dass wir immer zu dir kommen können und dass du auch möchtest, dass wir zu dir kommen. Egal, was es ist, Kummer, Sorgen, wenn wir Rat brauchen oder einfach nicht weiter wissen, aber eben auch wenn Dinge, wenn wir glücklich sind und Sachen, ja, scheinbar alles okay ist, gerade dann ist es wichtig, zu dir zu kommen in unserer persönlichen Beziehung, denn wir wissen, dass der Teufel, der Satan, immer versucht, unsere persönliche Beziehung mit dir zu beeinflussen, zu beeinträchtigen. Er kann unsere persönliche Beziehung mit dir nicht brechen. Durch den Heiligen Geist sind wir bis auf alle Ewigkeit mit dir besiegelt und können unsere Erlösung nicht verlieren. Das wissen wir, das sagt uns die Bibel auch. Aber wir tun gut daran, uns immer dir zuzuwenden in Wort und Gebet und wirklich gute, wertvolle Zeit mit dir zu verbringen. Und dazu lädst du uns ein. Hilf uns bitte auch damit, in Wort und Gebet zu dir zu kommen, zu allen Zeiten. Wir danken dir, Jesus, und beten dies. Wir lieben dich und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.